Als Ikarus der Sonne zu nahe kam, schmolz das Wachs seiner künstlichen Flügel und er stürzte ab. Thank you. Als der Sonne zu nahe kam, schmolz das Wachs seiner künstlichen Flügel und er stürzte ab.